Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson. Teil 1: Der alte Freibeuter. Erstes Kapitel: Der alte Seehund im Admiral Benbow. Gutsherr Trelawney, Dr. Livesey und die übrigen Herren haben mich gebeten, unsere Fahrt nach der Schatzinsel vom Anfang bis zum Ende zu beschreiben und dabei nichts zu verschweigen als die genaue Lage der Insel, und zwar auch dies nur deshalb, weil noch jetzt ungehobene Schätze dort vorhanden sind. So ergreife ich die Feder in diesem Jahre des Heils und versetze mich zurück in die Zeit, als mein Vater den Gasthof zum Admiral Benbow hielt und als der braungebrannte alte Seemann mit der Säbelnarbe im Gesicht zuerst unter unserem Dache Wohnung nahm. Ich erinnere mich, wie wenn es gestern gewesen wäre, des Mannes, wie er in die Tür unseres Hauses hereinkam, während seine Schifferkiste ihm auf seinem Schiebkarren nachgefahren wurde. Ein großer, starker, schwerer, nussbrauner Mann. Sein teeriger Zopf hing ihm im Nacken über seinen fleckigen blauen Rock herunter. Seine Hände waren schwielig und rissig mit abgebrochenen schwarzen Fingernägeln, und der Säbelschmiss, der sich über die eine Wange hinzog, war von schmutzig weißer Farbe. Er sah sich im Schenkzimmer um und pfiff dabei vor sich hin, und dann stimmte er das alte Schifferlied an, das er später so oft sang: 15 Mann bei des Toten Kist, Joho-ho, und ne Buddel, Buddel rum. In der zittrigen, hohen Stimme, die so klang, als wenn eine Ankerwinde gedreht würde. Dann schlug er mit einem Knüppel so dick wie eine Handspeiche gegen die Tür, und als mein Vater erschien, verlangte er barsch ein Glas Rum. Als dieses ihm gebracht worden war, trank er es langsam aus, wie ein Kenner, mit der Zunge den Geschmack nachprüfend, und dabei sah er sich durch das Fenster die Strandklippen und unser Wirtsschild an. Schließlich sagte er: »Das ist eine nette Bucht und eine angenehm gelegene Grogkneipe. Viel Gesellschaft, Mart?« Mein Vater sagte ihm, Gesellschaft käme leider nur sehr wenig. »So? Na, dann ist das die richtige Stelle für mich.« »Heda, ihr, mein Mann«, rief er dem Mann zu, der den Handkarren schob, »ladet mal meine Kiste ab und bringt sie nach oben. Hier will ich ein bisschen bleiben. Ich bin ein einfacher Mann. Rum und Speck und Eier, weiter brauche ich nichts. Und außerdem die Klippe da draußen, um die Schiffe zu beobachten. Wie Sie mich nennen könnten? Captain könnten Sie mich nennen. Ach so, ich sehe schon, worauf Sie hinaus wollen. Da!« Und er warf 3 oder 4 Goldstücke auf den Tisch. »Wenn ich das verzehrt habe, können Sie mir Bescheid sagen«, rief er, und dabei sah er so stolz aus wie ein Admiral. Und in der Tat, so schlecht seine Kleider waren und so gemein seine Sprechweise, er sah durchaus nicht wie ein Mann aus, der vor dem Mast fuhr, sondern war offenbar ein Steuermann oder ein Schiffer, der gewohnt war, dass man ihm gehorchte, oder sonst gab's Prügel. Der Mann, der den Schiebkarren gefahren hatte, sagte uns, die Postkutsche hätte ihn am Tag vorher am Royal George abgesetzt. Er hätte sich erkundigt, was für Gasthöfe an der Küste wären, und als er gehört hätte, dass man unser Haus lobte, und besonders, so vermute ich wenigstens, als man es ihm als einsam gelegen beschrieb, hätte er beschlossen, bei uns Aufenthalt zu nehmen. Und das war alles, was wir über unseren Gast erfahren konnten. Er war ein schweigsamer Mann. Den ganzen Tag lungerte er an der Bucht oder auf den Klippen herum und sah durch sein Messingfernrohr über See und Strand. Den ganzen Abend aber saß er in einer Ecke der Schenkstube, ganz dicht am Feuer, und trank Rum und Wasser, und zwar eine sehr steife Mischung. Wenn jemand ihn anredete, antwortete er für gewöhnlich nicht, sondern sah nur plötzlich mit einem wütenden Blick auf und blies durch seine Nase wie durch ein Nebelhorn, und wir und unsere Besucher merkten bald, dass man ihn dann in Ruhe lassen musste. Jeden Tag, wenn er von seinen Gängen zurückkam, fragte er, ob Seeleute auf der Landstraße vorübergekommen wären. Anfangs dachten wir, er fragte, weil er sich nach Gesellschaft von Kameraden sehnte. Schließlich aber merkten wir, dass er im Gegenteil es zu vermeiden wünschte. Wenn ein Seemann im Admiral Benbow einkehrte, wie es ab und zu geschah, wenn Leute auf der Küstenstraße nach Bristol gingen, so sah er sich ihn durch das verhängte Fensterchen in der Tür an, bevor er die Schenkstube betrat, und wenn solch ein Seemann anwesend war, verhielt er sich immer mäuschenstille.